Bestie Angerstein. Hörspiel von Jan Decker. Personen: Fritz Angerstein, 33-jähriger Geschäftsführer der Kalkwerke van der Zypen in Haiger, leidet an Tuberkulose. Erlebt im Verlauf der Handlung einen schizophrenen Schub. Ella Barth, 18-jährige Schwägerin von Fritz Angerstein, wohnt mit dem Ehepaar Angerstein und ihrer Mutter Katharina Barth in der Villa Angerstein in Haiger. Käthe Angerstein, Fritz Angersteins an einer unbekannten Darmkrankheit erkrankte und bettlägerige Ehefrau. Paul Schlesinger, Journalist der Vossischen Zeitung. Unter seinem Autorenkürzel Sling, der prominenteste Gerichtsreporter der Weimarer Republik. Die Handlung spielt in den Jahren 1924, 1925 und 1928. Nein. Nein. Nein. Weg mit dem Beil. Nein, nein. Her mit dem Beil. Her mit dem Beil. Her mit dem Beil. Angerstein, der tötet. Acht. Wenn er kommt, sei auf der Wacht. 7 hat er schon erlegt. Tot ist, wer sich jetzt bewegt. Fritz. Villa Angerstein. Schlafzimmer. Immer flüstern musst du. 1. Dezember 1924, kurz nach Mitternacht. Fritz, immer flüstern musst du mit mir. Hier sind die letzten Befehle. Eine neue Telefonleitung legen für den Kaiser Wilhelm. Einen Revolver für den Salutschuss herbeischaffen, wenn er aus dem Salonwagen aussteigt. Sodann fällst du alle Bäume um deine Villa und wartest, nachdem du alles in den Innenräumen hergerichtet hast, die Nacht im Freien ab. Wir schicken den Kaiser Wilhelm zu dir. Dahlke von der preußischen geheimen politischen Polizei. Paul Schlesingers Büro, Berlin, 11. Mai 1928. Raubmordüberfall auf ein Landhaus. 8 Personen erstochen. Die Villa in Brand gesteckt. Haiger Dillkreis. 1. Dezember 1924. Ein Raubmordüberfall, wie er sich in solcher Grausamkeit in Deutschland seit Jahrzehnten nicht ereignete, wurde Montagabend zwischen 6 und 7 Uhr in der abseits am Walde gelegenen Villa Angerstein verübt. Eine Bande von 15 bis 20 Räubern drang, während der Direktor Angerstein in der Stadt weilte, in das Haus und überfiel alle anwesenden Personen. Wer sich widersetzte, wurde niedergeschlagen und gleich getötet. Ein entsetzlicher Massenmord. Manche sprechen bereits vom größten Verbrechen unserer Zeit. Ich sichtete erneut meine Aufzeichnung vom Prozess in Limburg. Auch diese Bestie hatte ihre Geschichte. Wie sagte sein Bruder Max Angerstein vor Gericht noch einmal? Erste gewaltige Trübungen des Familienlebens kamen mir im Mai 1924 zu Gehör. Villa Angerstein, Flur im Obergeschoss. 11. Mai 1924. Käthe ist mit Schmerzen erwacht. Gott segne Mutter dafür, dass sie uns beiden Töchtern keinen Glauben befohlen hat. Eine Methodistin wie meine Schwester möchte ich nicht werden. Lieber bleibe ich eine gottlose Sünderin, die nicht ständig den Zorn ihres Herrn fürchten muss. Ihr Darmleiden, das sie seit 4 Jahren ans Bett fesselt. Eine Strafe Gottes. Ihr hysterischer Anfall heute Nacht, als sie Einbrecher im Haus hörte. Eine Stunde Bibelarbeit und Gott werde ihr ihre dumme Einbildung bestimmt vergeben. Ella, was redest du da? Meine liebe Frau ist deine eigene Schwester. Dein Fleisch und Blut. Sie braucht Hilfe, Fritz. Und Gott allein kann ihr nicht helfen, das weißt du. Aber deine Mutter hilft uns. Eine reizende Hilfe. Sie schimpft auch nur mit Käthe und du mit deiner Tuberkulose steckst Käthe und mich und alle obendrein noch an. Schöne Gläubige seid ihr mir. Sieh jetzt nach, ob das Dienstmädchen das Frühstück schon zubereitet hat, Ella. Herr van der Zypen kommt in einer Stunde hierher, um seine Kalkwerke zu inspizieren. Wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Hast du mir auch die Ameisen an der Kellertreppe draußen nicht zertrampelt? Die halten uns die Mäuse aus dem Haus. Fritz, welcher Tag ist heute? Es ist Sonntag. Weißt du, was ich mir eben dachte? Ich bin eine schamlose Sünderin vor Gott, weil ich dir 6-mal kein Kind geschenkt habe, sondern immer nur eine Totgeburt. Warum sagst du nichts, Fritz? Ich weiß nicht. Es ist ungeheuerlich. Der Nix und sie haben sich gegen uns verschworen. Der Nix ist dein Prokurist? Warum soll er sich mit der Ella verschworen haben? Und in welcher Sache? Ich meine deine Mutter. Sie ist die Schuldige an allem, weil sie dich vernachlässigt hat. Schlaf jetzt, Käthe. Aber es ist doch früher Morgen. Ich bin gerade erst aufgewacht. Ich sage dem Herrn van der Zypen, dass die Geschäfte bei uns gut laufen. Schlaf jetzt, meine liebe Frau. Erstes Morgenblatt, Siegen, 2. Dezember 1924. Zu der Mordtat in Haiger werden noch folgende Einzelheiten gemeldet. Die Villa Angerstein liegt ziemlich verlassen jenseits der Angerstein, ein Mann in den 30er Jahren, Geschäftsführer der Kalkwerke van der Zypen, war gestern Abend nach 6 Uhr wie gewöhnlich zur Post. Als er von seinem Gange zurückkehrte, hörte er plötzlich Tumult in seinem Haus. Beim Betreten des Grundstückes erhielt er einen Stich, Josi, der ins Herz treffen sollte, sein Ziel aber wohl verfehlte. Du drohst mir also für immer aus dem Haus zu gehen? Nur weil ich meinen 50. Geburtstag heute nicht mit dir feiere? Es gibt wichtigere Dinge. Ich habe einen Kriminalroman begonnen. Für die berühmte Reihe Außenseiter der Gesellschaft, die Verbrechen der Gegenwart. Ja, der Kollege Hermann Unger hat mir den Auftrag vermacht. Warum? Nur ganz einfach. Die Reihe sollte mit seinem Kriminalbericht der Fall Angerstein fortgesetzt werden. Aber Unger sieht sich aus unerfindlichen Gründen nicht imstande, ihn zu schreiben. Und ich kenne den Fall ja bestens. Hör dir das mal an. Zweites Morgenblatt, Haiger. Der Raubüberfall hat die ganze Gegend der Dill in fieberhafte Aufregung versetzt. An Ort und Stelle werden nun folgende grausige Einzelheiten berichtet. Frau Angerstein fand man mit 18 Stichen tot im Schlafzimmer. Die Leiche ihrer Schwester lag im Badezimmer. Die der Mutter der Frau Angerstein gleichfalls im Schlafzimmer. Im unteren Stockwerk befinden sich nur Büroräume. Dort fand man 2 Bürogehilfen erschlagen auf. Auch 2 Gärtnergehilfen, die im Garten mit Arbeiten beschäftigt waren, wurden gleichfalls erschlagen aufgewühlt. Die Bande hatte die oberen Stockwerke vollständig mit Benzol getränkt, das sie anscheinend auf einem Lastauto herangeführt. Nach Anzünden des Hauses breiteten sich die Flammen so schnell aus, dass das Dienstmädchen wohl in seinem Zimmer verbrannt ist. Ihre verkohlte Leiche ist aufgefunden. Angerstein selbst wurde ins Krankenhaus nach Haiger überführt. Zurück zum Juni 1924. Angerstein peitscht seine Schwiegermutter mit einer Hundeleine aus. Sein Zorn ist maßlos, denn die Mutter setzt ihrer kranken Tochter mit einer toxischen Mischung aus Vorwürfen und Lieblosigkeit schwer zu. Villa Angerstein, Herrenzimmer. 20. Juni 1924. Weib, was tust du meiner lieben Frau an? Wieder hast du ihr nur eine Suppe gebracht und wieder hast du sie anbrennen lassen. Und was hat die Käthe daraufhin getan? Sie ist ausgerissen, fort aus ihrem Krankenbett. Hinein in den dunklen Wald ist sie gelaufen. Die Ella hat sie 2 Kilometer von hier gefunden, schluchzend vor Angst, sich krümmend und windend vor Schmerzen im Darm. So lag sie auf dem Waldboden. Gott strafe dich für deine Missetaten, Katharina Barth. Ich gelobe dir, sollte sie noch einmal ausreißen und dann nicht gefunden werden, so werde ich erst dich und dann mich erschießen. Schlesingers Büro, Berlin, 12. Mai 1928. Der Fall Angerstein. Verbrechen ohne Motiv. Kriminalbericht in Romanform von Sling. Vorwort. Als ich, der langjährige Gerichtsreporter der Vossischen Zeitung, unter meinem Autorenkürzel Sling, einer großen Zahl von Lesern bekannt, beim Prozess im Fall Angerstein im Juli 1925 anwesend war, ahnte ich nicht, dass dieser Fall mein Leben verändern würde. Auch heute noch, bald 4 Jahre darauf, erscheinen mir jene Ereignisse einer einzigen Dezembernacht im mittelhessischen Haiger fremdartig und ungereimt. Warum verübt ein bisher unauffälliger, braver Bürger eine solche Tat? Aus dem Malaiischen haben wir das Wort Amuk übernommen, das in etwa wütend, rasend heißt. Und so sagten wir, hier sei jemand Amok gelaufen, habe also in einem Zustand krankhafter Verwirrung blindwütig getötet. Aber war dem auch so? Oder müssen alle Deutungen des Geschehens nicht viel weiter greifen? Villa Angerstein, Herrenzimmer, 3. August 1924. Ella, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Warum liege ich im Lehnstuhl im Herrenzimmer? Bei deinem Gehuste konnten wir dich nicht zur Kehrte legen. Erinnerst du dich denn an gar nichts? Ist es Sommer oder Herbst? Es ist Anfang August. Vor 6 Wochen ist Käthe in den Wald abgehauen. So? Und dann? Als sie zurückgebracht wurde, da... Sie hatte dir einen Brief geschrieben. Weißt du nicht mehr? Ich kann nicht die Frau für dich sein. Ich kann nicht die Frau für dich sein, die du brauchst, Fritz. Das waren ihre Worte. Und dann... Ihr spracht wohl miteinander über diesen Brief und wolltet euch darauf beide in der Dill ertränken, ja. Du hattest sie schon halb ins Wasser getragen. Da hörtet ihr irgendwo jemanden ein Lied singen. Ha? Du trugst sie ans Ufer zurück. Ihr blieb da liegen. Der Alex Geist, der Sohn unseres Gärtners, fand euch. Ihr habt euch erkältet, weil ihr nass von der Dill stundenlang am Ufer gelegen wart. Welches Lied hörten wir singen? War es die Stimme eines Mannes? Hieß er Dahlke? Ich weiß es nicht. Ruh dich aus, Fritz. Der Schrecken ist vorüber. Das Leben dieser Eheleute war von schweren Krankheiten und dauerndem häuslichen Unmut getrübt. Aber wie konnte dennoch in dieser ländlichen Idylle ein einziger Mann in einer einzigen Nacht 8 Menschen auf grausamste Art und Weise töten? Warum legte er dann noch falsche Fährten aus? Handelte so eine Bestie? Und so fischten wir bei diesem ungeheuren Verbrechen alle nach einem Motiv. Der Mann selbst tat es ebenfalls, der nach seinem Blutrausch der Polizei recht lapidar zu Protokoll gab, er wisse nicht, was ihn überkommen habe. Sollten wir ihn vielleicht beim Wort nehmen? Aber was hätte das für seine Schuld zu bedeuten? Villa Angerstein, Schlafzimmer. 28. November 1924. Fritz, plagt dich der Husten wieder? Es ist ein Kreuz mit diesem Leben. Die Ella, die flüstert so komisch, wenn sie allein im Badezimmer ist. Am Ende stecken sie alle unter einer Decke. Deine Mutter, die Ella und der Nix. Ach, redest du schon wieder so wirres Zeug, Fritz? Sei Gott gefälliger, mein lieber Mann. Lass den Argwohn und glänze durch gute Taten. Was hast du denn dort unter der Decke? Ha? Da ragt doch etwas unter dem Laken hervor, Käthe. Gib das her. Nein! Fritz, hör auf, du darfst das nicht sehen, Fritz. Hör auf, Fritz, du darfst das nicht sehen, Fritz. Ein Notizbuch. Käthe. Mein letzter Wunsch. Ich weiß, dass ich bald sterben werde. So wünsche ich mir von dir, Gottvater, nicht mehr als Eingang in deine Gnade. Und sollte der Fritz vor mir sterben, dann will ich gleich mit ihm gehen. Aha. Meine liebe Frau, du willst nun wirklich nicht mehr leben? Hat sie dir diese Sätze befohlen? Meine Mutter? Meine Mutter, nein. Nein, Fritz, nein. Fritz, Fritz, bleib hier. Bleib hier, Fritz. So bleib doch stehen. So bleib doch hier. Was machst du, Fritz? Was machst du? Er soll sie nicht wieder mit alleine vom Hasso bestrafen. Doch, Vater. Was danach geschah, ist schon jetzt eine schaurige Legende unserer Tage, die im Juli 1925 Menschen aus nah und fern nach Limburg reisen ließ, um den Prozess im Fall Angerstein vor Gericht zu verfolgen. Beteiligte erzählen, dass Angerstein in einem Buchladen, in dem er eine Besorgung machte, geäußert habe, er sei heute Abend sehr unruhig und habe das Gefühl, als ob bei ihm zu Hause irgendetwas nicht in Ordnung sei. Auch waren in der Nacht vor der Mordtat verdächtige Gestalten in der Nähe der Villa gesehen. Direktor Angerstein traf auf seinem Heimwege in der Dunkelheit einen Polizeibeamten, dem er ebenfalls seine Besorgnis. Der Beamte begleitete ihn darauf bis in die Nähe seines Hauses, das als äußerste Villa jenseits des Bahndamms am Waldrand. Der Polizist wollte Herrn Angerstein sogar bis ins Haus bringen, aber dieser lehnte das Anerbieten dankend. Für die Vossische Zeitung war ich vor Ort. Und ich heftete mich zunächst wie ein guter Kriminologe allein an die Chronologie des Geschehens. Er betrat seine Villa, wo er auf dem Flur in der Dunkelheit von mehreren Männern niedergeschlagen wurde mit den Worten: Da haben wir ja den Schuh. Nach einem Beilhieb über den Kopf erhielt er noch einen Stich in den Magen. Nachtrag zur Bluttat in Haiger von unserem Sonderberichterstatter. Die örtliche Polizei ließ folgende weitere Einzelheiten verlauten. Es gelang ihm jedoch, seinen Mördern zu entkommen, durch den Garten zu laufen und bis zu der etwa 50 Meter entfernten nächsten Villa zu flüchten, wo er regungslos verharrte. Villa Angerstein, Flur im Obergeschoss, 29. November 1924. Fritz, geh jetzt nicht zu ihr hinein, lass sie schlafen. Morgen wird sich Mutter um Käthe kümmern. Ich fahre mit der Eisenbahn in aller Frühe nach Frankfurt. Ja, dein gotterbärmliches Treiben dort möchte ich gar nicht wissen. Du wirst immer boshafter. Die Käthe fürchtet sich vor dir. Vorhin hast du laut geschrien mit dem Nix. Was habt ihr für Streitigkeiten? Fahre nur davon, kleine Ella. Auf nach Frankfurt in dein schmutziges kleines Dirnglück. Was war das, Fritz? Wer hat da geschossen? Ich weiß das nicht. Ein Kopfschmerz, so furchtbar. Warte. Dieser Vortag der Morde hatte in der allgemeinen Lesart das ganze schreckliche Verbrechen erst ins Rollen gebracht. Doch ich zweifelte daran. Alle hatten sich einen Tag später, in jener schrecklichen Sonntagnacht, wieder beruhigt. Doch eines stimmte. Just an diesem Tag hatte der Buchhalter Nix, Angerstein, wegen der Unterschlagung von Firmengeldern mit einer Anzeige gedroht. Schon vor einer Weile waren Nix finanzielle Unregelmäßigkeiten in der Firma aufgefallen, die er dem Geschäftsführer anlastete. Die unterschlagene Summe belief sich auf sagenhafte 14.892 Reichsmark. Diese Anzeige hing nun wie ein Damoklesschwert über Angerstein. Nur konnte auch das nicht erklären, wie der kleine Mann mit der schüchternen Stimme dort auf der Anklagebank, der den Richtern gegenüber stets unterwürfig auftrat und viel in seinen dumpfen Gedanken brütete, all das angerichtet haben konnte. Villa Angerstein, Schlafzimmer, 30. November 1924. Welcher Tag ist heute, mein lieber Mann? Es ist Sonntag und Gottlob finden wir heute endlich die Ruhe, die uns so lange versagt geblieben ist. Dann hast du dich mit dem Nix wieder versöhnt? Ja, das habe ich, meine liebe Frau. Und er wird aufhören, seine Lügen zu verbreiten. Alles hat sich aufgelöst, Käthe. Auch die Schüsse, die uns gestern so in Angst versetzt haben. Bei den Nachbarn wurde ein Geburtstag gefeiert. Man schoss aus Freude in die Luft. So ist denn alles gut? Die ganze Aufregung hat mir einen schrecklichen Kopfschmerz bereitet. Und du, meine liebe Frau, machst mir Sorgen, spuckst Blut, erbrichst dich, hast Herzrasen, fällst immer wieder in Ohnmacht. Ich werde diese Schüsse rächen mit dem Herrn Dahlke. Aber du wirst mild und gerecht sein in der Rache, nicht wahr, Fritz? Sag doch etwas, Fritz. Stellst du mir Herrn Dahlke eines Tages vor? Ein neuer Angestellter? Das werde ich tun. Käthe, lass mich jetzt zur Kellertreppe. Draußen. Nach den Ameisen sehen. Wir brauchen sie doch. Sie schleppen uns die Mäuse fort, die von den Katzen angebissen werden. Ich ging sehr früh von einem Fehler aus. Nicht etwa das Gericht, sondern der Natur. Hier waren seelische Tatbestände zum Tragen gekommen, die in uns allen lauern mögen und vielleicht nur auf einen solchen Ausbruch warten. Und so konnte ich damals in der Vossischen Zeitung auch behaupten, dieses Verbrechen ist das unsrige. Doch eine schlüssige Erklärung für das Verhalten aller Beteiligten werden womöglich erst spätere Generationen liefern können, wenn man mit der Erforschung des menschlichen Seelenlebens um entscheidende Schritte weitergekommen ist. Abendblatt, Heugert, 2. Dezember 1924. Hier gehen heute Gerüchte um, die ganze Blutaffäre in Haiger in ein völlig neues Licht rücken. Danach soll es sich nicht um die Tat einer Bande handeln. Doch kann aus verständlichen Gründen Genaueres noch nicht bekannt gegeben werden. Zumal noch nicht festzustellen ist, ob für die neuen Verdachtsmomente bezüglich dieser alle schockierenden Bluttat genügend Anhaltspunkte vorhanden sind. Villa Angerstein, Schlafzimmer. 1. Dezember 1924. Kurz nach Mitternacht. Es ist soweit. Hier spricht Dahlke von der preußischen geheimen politischen Polizei. Bereite dich auf die Rückkehr von Kaiser Wilhelm nach Deutschland vor. Du kennst deinen Auftrag, Fritz. Du musst die Villa herrichten für seinen Empfang. Der Hofzug kommt in ein paar Stunden aus den Niederlanden an. Räume jetzt die Zimmer für ihn frei. Und richte alle danach, ob sie dem Kaiser Wilhelm und dir seiner rechten Hand gefallen oder nicht. Schlesingers Büro, Berlin, 16. Mai 1928. Hauptkapitel, die Mordnacht von Haiger. Beginnen wir mit dem Ort des Geschehens. Haiger, ein mittelhessisches Städtchen, ist ziemlich genau zwischen Marburg, Limburg und Siegen gelegen. Ein idyllischer Landstrich. Von weiten Tälern durchzogen, in denen sich das Sonnenlicht sammelt und die deshalb relativ ertragreich sind. Dort kam im Jahre 1891 in einfachen Verhältnissen Fritz Angerstein zur Welt, der Sohn eines Dillenburger Hüttenarbeiters. Von Kindheit an leidet Angerstein an einer Tuberkulose, oft auch mit blutigem Auswurf. Er beginnt trotzdem 1905 im Alter von 14 Jahren als Landvermesser zu arbeiten und später als Prokurist der Kalkwerke in Haiger, die nach dem Kriege von der Firma van der Zypen übernommen werden. Steh jetzt ruhig auf. Biete deinem Weib Hilfe an. Du lässt dich aber bloß nicht erweichen von ihr. Hörst du, Fritz? Und lass dich doch bloß von niemandem einreden, du seist verrückt. Die anderen sind es. Dahlke von der preußischen geheimen politischen Polizei. Ich kann jederzeit jeden abholen lassen. Sie werden dir ohnehin nicht glauben, dass der Kaiser Wilhelm bald schon nach Deutschland zurückkehrt. Mit seinem Hofstaat. Zu dir nach Hause. Sobald deine Villa frei ist. Mit 20 Jahren heiratet Angerstein Käthe Barth, eine strenggläubige Methodistin, die an hysterischen Anfällen und einer unbekannten Darmkrankheit leidet, welche sie ab dem 9. Jahr ihrer Ehe ans Bett fesselt. Das Ehepaar bleibt kinderlos. Im Jahre 1921 schließlich wird Angerstein Direktor der Kalkwerke in Haiger. Mit einem üppigen Monatsgehalt von 390 Reichsmark und kostenfreien Wohnrecht in einer Villa auf dem Firmengelände. Zweites Abendblatt, Haiger. Inzwischen sind neue Einzelheiten zum Tathergang bekannt geworden. Der vor dem Brand in seinem Hause zu einer Nachbarvilla geflohene Angerstein hatte laut um Hilfe geschrien. Bahnbeamte stürzten nun herbei und bemühten sich um den Zusammengebrochenen, der rief: Hilfe! Hilfe! Rettet meine Frau! Als man sich jetzt dem Angersteinschen Hause zuwandte, schlugen helle Flammen aus dem Dach. Die Helfer dachten zuerst an ein Brandunglück. Als sie jedoch das Haus betraten, bot sich ihnen ein überaus grausiger Anblick. Kaum ein Raum, in dem nicht eine entsetzlich verstümmelte Leiche lag. Im Schlafzimmer lag die Frau des Direktors im Bett, von Dolchstichen zerfetzt, nebst ihrer durch Beilhiebe getöteten Mutter. Im Badezimmer fand man die Schwägerin, ebenfalls bis zur Unkenntlichkeit entstellt. In den Büroräumen des unteren Stockwerkes die schrecklich zugerichteten Leichen zweier Angestellter. Angerstein selbst, der wegen einiger böser Messerstiche, die ihm die Angreifer beibrachten, noch immer im Krankenhaus weilt, weiß noch nicht, welche fürchterliche Katastrophe seine Familie befallen hat. Fritz, der Kaiser Wilhelm ist bedürfnislos. Eine operative Basis in Haiger mit geheimem Telefonkontakt nach Berlin reicht ihm und ein Versteck für seinen Hofzug, der 130 Meter lang ist. Militärisch eingreifen kann er dann später von der Hauptstadt aus. Nimm jetzt keine Rücksicht, auch nicht auf Blutsverwandte. Ich nehme dich hiermit in die preußische geheime politische Polizei auf, Fritz, im Rang eines Anwärters für größere Taten und eines Adjutanten seiner Frau, der Kaiserin Hermine. Gleich kommt der Hofstaat in dein Haus. Geh jetzt in das Herrenzimmer und hole den Revolver und alle verfügbaren Waffen herbei. Es wird allerhöchste Zeit. An jenem Sonntagabend der Tat beschädigt Angerstein zunächst die Telefonleitung. Er legte sich dann aber schlafen, doch erwachte kurz nach Mitternacht, da seine Frau neben ihm im Bett über starke Herzleiden klagte. Krankenhaus Haiger, Angersteins Krankenzimmer. Verhör Angersteins durch den Oberstaatsanwalt Hoffmann, 3. Dezember 1924. Ich wollte einen Arzt holen, doch Käthe bat mich, lieber ihre Mutter zu rufen. Und dann? Sie ging unruhig umher. Nach einer Weile fühlte sie sich besser. Als Käthe sich wieder hinlegt, bleibt Angerstein noch einige Zeit am Bett seiner Frau sitzen, die ihm einen weiteren Brief vorliest, in dem sie sich für seine aufopferungsvolle Liebe bedankt. Er wechselte dann ihren Kopfkissenbezug, der von Erbrochenem verschmutzt war. Anschließend ging ich ins Herrenzimmer. Gleich neben dem Schlafzimmer. Durch die geöffnete Tür verfolgte ich ein Gespräch zwischen meiner Frau und der Schwiegermutter. Was für ein Gespräch? Mein Schwager hatte uns einen Brief geschrieben, in dem er uns darüber in Kenntnis setzte, an Syphilis erkrankt zu sein. Ist die Schwiegermutter weg? Sie ist schlafen gegangen. Käthe, ich sehe nur noch Krankheit und Tod ringsum. Dein Bruder wird uns mit seiner Syphilis anstecken. Als hätten wir das auch noch nötig. Gott wird ihn für seine Taten strafen. Bist du etwa auch vom Weg der Tugend abgewichen? Ich? Ich bei den Dirnen in Frankfurt gewesen? Dein Bruder ist bald auch tot. Fritz, Fritz. Wir sind alle angesteckt. Du weinst ja. Mein lieber Fritz. Es ist jetzt 2 Uhr nachts. Angerstein erinnert seine Frau daran, dass sie ihm mitteilte, sie wolle auch sterben, wenn er sterben müsse. Er sagte ihr ganz sachlich, dass er sie nun töten werde. Käthe fiel in Ohnmacht. Und sie gingen wieder ins Herrenzimmer, um einen Revolver zu holen. Ja. Was ging in ihnen vor? Nicht mehr darüber nachdenken, ob sie das will oder nicht. Sie einfach töten. Du handelst auf Anweisung von Dahlke, preußische geheime politische Polizei. Jetzt tun, was ich sage. Mach es für den Kaiser Wilhelm, für das Vaterland. Als er ins Schlafzimmer zurückkehrt, ist seine Frau wieder bei sich. Angerstein gibt einen Schuss mit dem Revolver ab. Doch die Waffe erweist sich als defekt. Eine reglose Sekunde vergeht. Käthe Angerstein packte seine Hand, entriss Angerstein den Revolver, vergrub ihn unter ihrer Bettdecke und rief laut aus: Sein eigenes Weib! Oh, oh! Vater! Vater, vergib ihm! Herr! Herr, vergib ihm! Fritz! Vergib mir! Dann fiel sie wieder in Ohnmacht. Und sie gingen erneut ins Herrenzimmer, holten aus ihrer Jagdausrüstung einen Hirschfänger, also einen langen Dolch, und töteten sodann ihre Frau mit 18 Stichen desselben. Ja. Schließlich rannten sie die Treppe herunter in ihr Büro, kramten dort einen zweiten Revolver hervor und eilten sogleich wieder hinauf. Nein. Nein, ich versuchte, mich mit diesem Revolver zu erschießen. Aber auch dieser erwies sich als defekt. So lass mich endlich tot sein. Endgültig. Angerstein rennt nun in den Keller. Er sucht nach irgendeinem Gegenstand, mit dem er sich töten kann. Da stieß er auf ein Beil, das er sogleich aufnahm und in die Höhe riss, um seine rechte Hand abzuhacken. Doch, mich brachten die nun einsetzenden Schreie der Schwiegermutter aus dem Obergeschoss durcheinander. Also rannten sie wieder nach oben, trafen die Schwiegermutter im Schlafzimmer neben der schrecklich zugerichteten Leiche ihrer Frau an und töteten sie umgehend mit einigen wuchtigen Schlägen ihres Beils. Ich will keine Gnade, Herr Oberstaatsanwalt. Meine Taten können nur durch den Tod gesühnt werden. Den werden sie auch kriegen. Was hast du nun davon, du dreckiger Alter? Da sind wir uns einig, der Herr Dahlke und ich. Es ist kein Jammer um dich. Schwiegermutter, wie bist du immer schlecht zu meiner Frau gewesen? Nun erst bemerkt Angerstein, dass im Schlafzimmer mit den beiden Frauenleichen schon eine Weile das Dienstmädchen Minna Stoll hinter ihm steht. Das von ihrer Wohnung im Kellergeschoss nach oben gekommen ist, da es vom Lärm und Schreien im Haus aufgeweckt wurde. Sie rannte davon, die Treppe zum Dachboden hinauf. Doch gerade als sie, oben an der Treppe angelangt, die Tür zum Dachboden zu fassen kriegt, erwischen sie mit einem Griff nach ihrem Nachtkleid. Sie dreht sich ruckartig um und sie spalten ihr sogleich mit kräftigem Schwung den Schädel mit dem Bein. Nicht wahr? Und auch du hast meine liebe Frau nur immer schändlich behandelt. Das hast du davon, weil auch du die Suppe stets hast anbrennen lassen. Weil du außerdem unrein warst und obendrein noch eine Dirne. Holst uns die Syphilis ins Haus! Eine Schande bist du! Sag der Herr Dahlke! Er kehrte ins Schlafzimmer zurück und haute mit den Beilen und blindwütig auf die Leichen seiner Frau und seiner Schwiegermutter ein. Weshalb? Doch bloß aus Angst davor, sie könnten noch am Leben sein und mir nachstellen. Ihre Schwiegermutter stöhnte noch leise, als sie plötzlich von ihr abließen, das Beil und ihre Hände reinigten, sich in einen Lehnstuhl in ihrem Herrenzimmer setzten und für einige Stunden schliefen. Korrekt? Ja, Herr Oberstaatsanwalt. Ich war so müde und hatte nun wieder schreckliche Kopfschmerzen. Als seine Schwägerin Ella Barth spät in dieser Nacht von einer Eisenbahnreise aus Frankfurt zurückkehrt, geht sie nichtsahnend in die Wohnräume im Obergeschoss der Villa hoch. Und dort sogleich ins Badezimmer. Von den grauenvollen Vorgängen im Haus bemerkt sie nichts. Angerstein folgt ihr, überrascht sie im Badezimmer und erhält sich kurz mit ihr und tötet sie dann mit einigen Hieben seines Beils. Gleich danach bedeckten sie den Körper ihrer Schwägerin mit einigen Badetüchern. Da ich den Anblick von Ellas Leiche nicht ertragen konnte, ihre Augen erschreckten mich. Jetzt hatten sie bereits 4 Menschen ermordet. Aber warum? Du bist es. Hm? So früh am Morgen. Wo ist die Minna? Ist sie noch nicht auf? Fritz. Wollen wir beide uns hinlegen? In mein Bett? Würde dir das gefallen? Die Käthe wird es schon nicht merken. Ich spüre doch, dass du es willst. Was hast du da in der Hand? Was hast du davon, Ella? Auch du hast meine liebe Frau immer schlecht behandelt. Eine ausgemachte, dreckige Dirne bist du dazu. Ja, das ist ein Dreckstück. Es ist kein Jammer um dich. Ella treibt sich in Frankfurt rum bei den Syphiliskranken. Oh Gott, wie bin ich jetzt erschöpft? Nein, Len, was habt ihr mir immer für Arbeit gemacht? Schau mich hier nicht an, Ella. Am Montag um 7 Uhr früh kommen der Buchhalter Reinhold Dithardt und der Büroangestellte Heinrich Kiel in die Villa, um ihre Arbeit aufzunehmen. Angerstein bestellte sie unter einem Vorwand nacheinander in sein Büro, verschloss jedes Mal die Tür und tötete erst Dithardt und dann Kiel unmittelbar darauf mit dem Beil. Im Laufe dieses Montagmorgens erschlugen sie mit ihrem Beil noch Alex Geis, den Sohn ihres Gärtners, und Rudi Darr, einen weiteren Gärtnergehilfen, die beide gerade zufällig auf dem Grundstück ihrer Villa arbeiteten. Richtig? Ja. Bei all diesen Angestellten befürchtete ich doch nur, sie hätten bereits die Leichen der anderen entdeckt. Am Ende erschlug Angerstein noch den Schäferhund der Familie, der die Villa sonst strengstens bewachte und den er an diesem Tag in den Keller gesperrt hatte, mit ein paar Schlägen auf den Hundeschädel. Herr Dithardt, Herr Kiel, guten Morgen. Haben Sie von den neuesten Lieferengpässen bei Dynamit gehört? Es sind da einige Dinge eingetreten in der weltweiten Produktion, die zu besprechen sich jetzt dringend empfiehlt, bevor wir an die Arbeit gehen. Sie wissen ja, ohne Dynamit können wir unsere Kalkwerke schließen. Ich bitte Sie deshalb einzeln zu einem vertrauensvollen Gespräch in mein Büro. Herr Dithardt. Bitte, Sie zuerst. Der Angestellte Ebert trifft ein paar Minuten später ein. Sie übergeben ihm einen Brief an ihren Bruder und schicken Ebert damit zur Poststelle in die Stadt. Als dieser sie fragt, was mit ihnen los sei, da sie völlig ermattet wirken und immer noch ihren blutüberströmten Anzug tragen, sagen sie: Ich fühle mich krank. Kommen Sie danach nicht mehr zur Arbeit zurück? Als Ebert gegangen war, übergoss er die Privaträume im Obergeschoss und die Geschäftsräume im Erdgeschoss, in denen jetzt ebenfalls vier Leichen lagen, mit Benzol. Angerstein geht nun zum Einkaufen in die Stadt. Im ersten Geschäft erwirbt er für seine liebe Frau, wie er der Verkäuferin sagt, 2 Tafeln kostbare Schokolade. Im zweiten Geschäft eine Taschenlampe. Dann besuchte ich noch einen Buchladen, aber ohne dort etwas zu kaufen. Um sich ein Alibi zu verschaffen? Oder wollten Sie sich bei feinsinniger Lektüre nach Ihren Freveltaten etwas zerstreuen? Eher nicht, da Sie immer noch mit Ihrem blutüberströmten Anzug herumliefen. Damit wollten Sie sich doch ein Alibi verschaffen, was Ihnen allerdings nicht gelang. Warum sagen Sie nichts? Nach Einbruch der Dunkelheit kehrt er in die Villa zurück. Er entflammte das Benzol im Erdgeschoss, wobei dieses aber nicht in Brand geriet. Darauf verletzte er sich mit mehreren Stichen des Hirschfängers in seinen Magen selbst. Ihre Verletzungen waren schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein perfider Plan. Und dann? Wie fand man sie? Ich durchstach mit letzter Kraft meinen Hut, ich schmierte mir Dreck ins Gesicht, schmiss mich im Garten auf den Boden und rief laut um Hilfe. Ihnen wurde geglaubt. 2 Tage lang. Bis zu ihrem Geständnis heute. Den nun herbeieilenden Feuerwehrleuten und Polizisten erzählt Angerstein die Mär von der Räuberbande, die sein Haus überfallen und dabei 8 Menschen getötet habe. Auch ihn hätten sie zu töten versucht. Der Feuerwehr gelang es aber recht schnell, den Brand zu löschen und so die trügerischen Spuren seiner Morde zu bewahren. Ich weiß nicht, was mich da überkommen hat. Herr Oberstaatsanwalt. Angerstein wurde ins Haigerer Krankenhaus gebracht und einer Notoperation unterzogen. Er fällt dadurch auf, dass er weiterhin von einer Räuberbande spricht. Doch bereits in den ersten Stunden der Ermittlungen am nächsten Morgen gerät Angerstein in den dringenden Verdacht, alle Taten selbst begangen zu haben. Zu monströs erscheint alles für eine Räuberbande, die zudem gar nichts entwendet hat. Wir wissen nun auch von Ihren Unterschlagungen, Herr Angerstein. Waren Sie das Motiv für Ihre Taten? Wollten Sie diese vertuschen? Nein. Nein, ich habe das alles für meine liebe Frau getan. Sie wollte nicht mehr leben. Und ich auch nicht. Sie haben also selbst dieses ganze Gemetzel angerichtet. Einfach so. Es war für meine liebe Frau. Auf der Stelle gehängt gehören Sie. Dahlke ist wieder hier. Preußische geheime politische Polizei. Ich durfte alles verfolgen und sogleich dem Kaiser Wilhelm melden. Gut gemacht, Fritz. Der Ewald ist gerade mit dem Brief wegspaziert. Er hätte dein neunter Toter sein können. Aber du sollst dich jetzt erholen. Der Kaiser Wilhelm steht schon am Grenzbahnhof Eist mit seinem Hofzug und wartet auf das Signal für die Einfahrt nach Deutschland. Fritz, wenn sie dich erwischen, musst du alles leugnen, hörst du? Das war's nicht, du, sondern eine ganz infame Räuberbande. Nun, zünde die Villa an. Das Verfahren gegen Angerstein, über dessen bestialische Morde man in der ganzen Welt berichtet, wird am 6. Juli 1925 vor dem Landgericht Limburg an der Lahn eröffnet. Ist das denn alles wirklich nötig, meine Herren, dass man mich von Seiten dieses Gerichts wie ein Ungeheuer behandelt, mir Ketten anlegt, mir eine angebrannte Suppe vorsetzt und ganze 153 Zeugen und 27 Sachverständige gegen mich aussagen lassen will? Ich gebe doch alles zu. Erst kurz vor dem Prozess hat man Angerstein nach Limburg gebracht, aus Sorge vor Lynchangriffen der Bevölkerung gegen den schändlichen Mörder von Haiger. Das Gericht verurteilt Angerstein am 13. Juli 1925. Wegen achtfachen Mordes, achtmal zum Tode, sowie zum Verlust sämtlicher bürgerlichen Ehrenrechte. Angerstein verzichtet auf alle Rechtsmittel. Er sagt vor Gericht erneut: Ich will keine Gnade. Meine Tat kann nur durch den Tod gesühnt werden. Er nennt als Motiv für seine Morde erneut die Liebe zu seiner Frau. Die gegen Angerstein verhängte Todesstrafe wird am 17. November 1925 um 8 Uhr morgens im Zentralgefängnis Freien Diez durch den Scharfrichter Karl Gröbler mit einem Richtbeil vollstreckt. Angerstein, der tötet 8. Wenn er kommt, sei auf der Wacht. 7 hat er schon erlegt. Tot ist, wer sich jetzt bewegt. Du hast getan, was getan werden musste, Fritz. Du hast deinen Auftrag erfüllt. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Niemand hätte mit dir tauschen mögen, aber du hast für dein Vaterland gehandelt und den Kaiser Wilhelm vom Fluch seines holländischen Exils erlöst. Wie tapfer du bist, Fritz. Tapfer und stark. Schlesingers Büro, Berlin. 22. Mai 1928. Nachwort. Am Tag seines Todes. Blicken wir nach dem Rausch der fürchterlichen Bluttaten von Haiger, die mir heute noch gewaltig den Schreck durch die Glieder fahren lassen, nun einmal nüchtern auf das Geschehen. Fritz, immer flüstern, musst du mit mir. Hier sind die letzten Befehle. Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle. 8. November 1925, noch 9 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Massenmord. Von Dr. Med. Ed. Phil. Kronfeld. Leitender Arzt für Sexualwissenschaft in Berlin. Die Tat selbst in der berechneten Planmäßigkeit ihrer Anlage, der Abwendung aller voraussehbaren Entdeckungsmöglichkeiten, der Beschaffung eines scheinbaren Alibis und der Konstruktion einer erfundenen Räuberbande, scheint überaus raffiniert, von bösartiger Heimtücke geplant. Hierzu will aber die gewaltsame, brutale, unendlich rohe Art der Ausführung der Tötungen, die auf einen beinahe unmenschlichen Affekt schließen lässt, nicht recht passen. Nicht recht passen? Was passt dir denn am besten, Herr Dr. Kronfeld? Mit dem Beil gestreichelt werden und dann tot umfallen? Endlich ist das bisher vermutete Motiv, Furcht vor Entdeckung begangener Unterschlagungen, kein verständlicher Grund zu einem Mord an der gesamten Familie. Da hat er recht, der Herr Kronfeld. Nicht wahr, Fritz? Das ist kein Grund, uns so abzuschlachten. Es sollen aus diesen Bemerkungen keinerlei Schlussfolgerungen gezogen, sondern es soll nur betont werden, dass eigenartigerweise in einer ganzen Anzahl von Massenmorden ganz ähnliche Unstimmigkeiten beobachtet werden konnten. Dann schmiere dir deine Unstimmigkeiten sonst wohin, du quacksalbernder Besserwisser. Ich sehe Angerstein auf einer Fotografie vor mir, wie er kurz nach dem grausamen Schlachten ruhig und entspannt in einem Patientenbett des Haigaer Krankenhauses liegt. Unschuldig fast blickt er uns mit seinen strahlenden Augen an. Auch wurde mir zugetragen, dass er in den Tagen vor seiner Hinrichtung im Zentralgefängnis Freien Diez noch alle bisher erschienenen Fachartikel über sich und seine schändlichen Taten beim Gefängnispfarrer anforderte und sodann eifrig verschlang. So, als müsse er sich selbst erst darüber informieren, welches Monster in ihm stecke. Weißt du, was ich mir eben dachte? Dieser Mensch macht mir Angst. Ich bin eine schamlose Sünderin vor Gott, weil ich dir 6-mal kein Kind geschenkt habe, sondern immer nur eine Totgeburt. Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle, 9. November 1925. Noch 8 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Was du uns angetan hast, ist nicht wieder gut zu machen. Fritz! Ach, hätte ich meine Tochter doch rechtzeitig vor dir gewarnt. Du bist abgrundtief schlecht. Ich, arme Mutter. Die Suppe sollen sie dir im Gefängnis anbrennen lassen und dann über dein Gesicht kippen. Der Mordprozess Angerstein. Der Mörder und die Ärzte von Sling. Keine Hysterie, keine Zwangsneurose liegen bei dem Angeklagten vor. Und auch die Annahme eines Dämmerzustandes, auf den der Angeklagte selbst anspielte, scheidet aus. Die Urkundenfälschung und Unterschlagung hat er bestimmt nicht im Dämmerzustand begangen, sondern mit der klaren Überlegenheit eines nicht ehrlichen, aber gewandten Geschäftsmannes. Aber die Morde. Sind diese Morde in einem Dämmerzustand geschehen? Unmöglich. Denn zwischen die einzelnen Taten schieben sich Handlungen so bewusst, so klar und vernünftig, dass das Ganze dem aus klinischer Erfahrung gewonnenen Bild eines Dämmerzustandes vollständig widerspräche. Wo der liebe Herr Schlesinger recht hat, hat er recht. Nicht wahr, Herr Dahlke? Wie anders denken wir an das Treiben des Massenmörders Fritz Hamann in Hannover zurück, der vom denkwürdigen Jahre 1918 an über 20 Jungen missbrauchte, erwürgte, zerstückelte und schließlich in der Leine versenkte. Hier der beherrschte Angerstein, der sich an gar nichts erinnern kann. Dort der stets frohgemute, leicht aufgekratzte Hamann, der uns aber immerhin bis ins kleinste Detail erklären konnte, was er da getan hatte. Von beiden Extremen ist mir, müsste ich mich entscheiden, das Hamannsche lieber. Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle. 10. November 1925. Noch 7 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Das Rätsel von Haiger. Was trieb Angerstein zur Tat? Von Dr. Manfred Georg. Warum erklären Sie uns nicht endlich, weshalb Sie mir und den anderen den Schädel gespalten haben, Herr Angerstein? Jetzt dürfen Sie mich ruhig Minner nennen und nicht mehr nur Dienstmädchen Stoll, da Sie gewiss in der Hölle schmoren werden. Das Gericht hat keine Antwort auf die Frage nach dem Motiv gefunden. Und die Gutachten der Sachverständigen und hervorragenden Psychiater geben zwar die landläufige Meinung der medizinischen Wissenschaft wieder, aber gerade Ihre Erklärungen sind es, die das Dunkel um Angerstein eher verdichten als erhellen. Wie wahr? Denn wo alles dunkel ist, da lässt sich nichts erhellen. Und alles war doch dunkel in mir in jener Nacht. Gerade wegen dem Herrn Dahlke und seinen Anweisungen. Die Sachverständigen haben ihn im strafrechtlichen Sinn des Paragraphen 51 für voll verantwortlich erkannt, denn sie leugneten das Vorhandensein einer strafausschließlich krankhaften Störung der Geistestätigkeit. Man hat Angerstein also für normal erklärt. Und wieder beschleicht den Laien das unangenehme Gefühl, dass wie im Fall Hamann ein Wesen als Mitmensch anerkannt worden ist, das in Instinkt und Benehmen nach menschlichem Ermessen nur in die Tierwelt einzureihen ist. In die Tierwelt wollen sie dich einreihen, hörst du? Dabei sind sie selbst die Bestien, die dich und deine liebe Frau auf dem Gewissen haben. Wir sahen bei Hamann nach seinen Taten also eine Reaktion. Bei Angerstein aber keine. Und somit haben wir hier den sadistischen Triebtäter, dort aber den nackten und verstellten Menschen, wie er unter der Maske des Normalbürgers schlummert. Und so betrachtet müssen wir in Angerstein, mehr als in Hamann, einen von uns selbst erkennen. Denn die wenigsten von uns tragen die Anlagen zum Triebtäter in sich. Diese Ähnlichkeit mit Angerstein sollte uns umso mehr erschrecken. Welches Lied hörten wir singen? War es die Stimme eines Mannes? Hieß er Dahlke? Ich weiß es nicht. Ruh dich aus, Fritz. Der Schrecken ist vorüber. Zentralgefängnis Freien Dietz, Angersteins Zelle. 11. November 1925. Noch 6 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Gnadensache Angerstein. In der Mordsache Angerstein, Aktenzeichen 3.J.689/24, sehen sich die unterzeichneten Verteidiger des vom Landgericht Limburg-Lahn am 13. Juli 1925 zum Tode verurteilten Kaufmanns Fritz Angerstein genötigt, dem hohen preußischen Staatsministerium die Bitte zu unterbreiten, die gegen Angerstein erkannte Todesstrafe in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe umzuwandeln. Was Sie da vorhaben, ist einfach nur infam, Herr Angerstein. Als Ihr ehemaliger Büroangestellter Reinhold Dittat bin ich strikt dagegen, dass Sie auf Gnade plädieren dürfen. Die Bürger von Haiger sollten Sie vielmehr öffentlich in Stücke reißen können, wie Sie es selbst vor dem Gerichtssaal lautstark gefordert haben. Sie Aas! Auch dieses Gericht konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, dass die Unterschlagungen, die Nix entdeckt hatte, dieses entsetzliche Hinschlachten von 8 Menschen nicht ausreichend motivieren. Auch das Verhalten des Angeklagten bei der Tat, dieses Angehen seiner Opfer mit einem großen Beil, sodass er schließlich wie ein schlechter Blut überströmt war, auch sein widerspruchsvolles Verhalten nach der Tat, dass er zum Beispiel es nicht fertigbrachte, das Haus richtig in Brand zu stecken, dass er den über und über mit Blut bespritzten Anzug anließ, sein kaum verständliches apathisches Verhalten, das auch jetzt nach der Verurteilung fortdauert, sind Momente, die zu Bedenken Anlass geben. Die Ella, die flüstert so komisch, wenn sie allein im Badezimmer ist. Am Ende stecken sie alle unter einer Decke. Deine Mutter, die Ella und Dennis. Hier handelt es sich nicht um die Frage, ob Angerstein der Täter war oder nicht, sondern um die nach diesseitiger Auffassung viel bedeutendere Frage, ob Angerstein ein Täter war, den man für seine Taten verantwortlich machen kann. Und Herr Angerstein, fühlen Sie sich jetzt für Ihre Taten verantwortlich? So schauen Sie mich nur an. Ich bin es, Ihr Bürogehilfe Heinrich Kiel. Blutüberströmt und gespalten liege ich am Boden. Jetzt schreien Sie gleich wieder. Habe ich es nicht gesagt? Haben wir nun also alle die Keime für solche blutigen Handlungen wie die von Angerstein in uns, ohne sie recht zu kennen? Aber welchem menschlichen Trieb ließe sich diese Mordwut dann zuordnen? Dem Bestialischen an sich? Gibt es denn so etwas überhaupt in mir und allen meinen Mitmenschen? Zentralgefängnis Freien Dietz, Angersteins Zelle. 12. November 1925. Noch 5 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Kriminalistische Betrachtungen zur Mordsache Angerstein von Dr. Georg Popp, Professor für gerichtliche Chemie und Kriminalistik an der Universität Frankfurt am Main. Ich würde doch gern wissen, warum ich jetzt aus dem Hirn blute. Ich hatte noch so viel vor im Leben, Herr Angerstein. Warum erhängen Sie sich nicht einfach am Zimmerfenster? Ich bin es, der Rudi Darr, Ihr Gärtnergehilfe, Ihre treue Seele. Sehen Sie doch, wie schrecklich Sie mich zugerichtet haben. So lasst mich doch endlich hier in Frieden. Sehen Sie nur. Ihr Plagegeister, der Herr Dahlke, wird es schon rächen, dass ihr mich so dreist beim Lesen stört, ihr Maulaffen. Die Tatortuntersuchung ergab bald, dass in dem Anwesen keine Räuberbande tätig gewesen sein konnte. Hierfür sprachen folgende Feststellungen. Auffällige Ordnung in allen Büro- und Wohnräumen, entgegen der üblichen Tätigkeit einer Räuberbande. Auffindung der Leichen in verschiedenen Zimmern dicht hinter oder neben der Tür und Tötung meist durch Beilhiebe von hinten ohne Spuren stattgehabten Kampfes. Kein ersichtliches Fehlen von Werten, namentlich auch im unverschlossenen Kassenschrank. Erschlagen des scharfen Wolfshundes im Keller ohne Kampf. Du kennst deinen Auftrag, Fritz. Du musst die Villa herrichten für seinen Empfang. Der Hofzug kommt in ein paar Stunden aus den Niederlanden an. Habe ich euch also dreist täuschen wollen und es doch nicht geschafft? Die Kaiserin Hermine wird mich wohl nicht als ihren Adjutanten behalten. Sei es drum. Vielleicht nimmt mich der liebe Gott in seine gnädigen Arme auf. Ich schrieb bereits, dass die Frage, ob dies ein Amoklauf gewesen sei oder nicht, wohl zu kurz greife. Ein starker negativer Affekt war bei dem sonst friedliebenden Mann ja nicht erkennbar. Daher landen wir zwangsläufig bei einem seiner Umwelt und sich selbst verborgenen Geisteskranken, der Angerstein war. Wir kommen so dahin, was wir doch eigentlich vermeiden wollen, dass wir mit dieser Bestie eine Spur Mitleid empfinden. Denn wer von uns hat im Laufe seines Lebens nicht schon einmal fremde Stimmen im Kopf gehört oder ähnliche Seelenplagen erlebt? Hilfe! Hilfe! Rettet meine Frau! Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle, 13. November 1925. Noch 4 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Mein tiefenpsychologisches Sachverständigengutachten im Fall Angerstein von Professor Dr. Richard Herberts, Bern. Ein Verrückter bist du also. Nun, ich habe es ja immer gewusst. So will ich nicht mit dir ins Bett gehen, Fritz. Man denke, ein bisher sein ganzes Leben hindurch ruhiger, besonnener, schlichter und frommer Mann, der nie auch nur einem Tierchen ein Härchen krümmte, der seine schwer hysterische Frau aufs Innigste liebte. Dieser selbe Mann ersticht plötzlich mit furchtbaren Dolchstößen eben diese Frau, mordet nachher noch weitere 7 Menschen, schlägt wie ein Kannibale mit dem Beil auf sie ein, hackt in sadistischer Wut später noch auf die Leichen ein. Da hast du es, Fritz. Mein lieber Mann, welch eine Schande vor Gott und vor dir selbst. Nicht ich war die Kranke, sondern du. Du hast dich bei den Dirnen in Frankfurt mit der Syphilis angesteckt und an mir deine kranke Wollust gestillt. Schau doch meinen Bauch an. Und eben diesem Mann versichern uns die Psychiater, er sei bei Ausführung dieser Tat normal gewesen, in forensischem Sinne. Doch er selbst findet keinen Zugang mehr zu dieser Tat, fühlt sich von ihr abgespalten. Ich war es nicht selbst, der in jener Schreckensnacht handelte. Es handelte in mir. Taten aber, die der unheimlichen Urgewalt dieses S entstammen, Taten ohne Täter, kann das Ich nicht sühnen. Genau das waren meine Worte gegenüber dem Oberstaatsanwalt Hoffmann. Ich war es nicht selbst. Dahlke handelte in mir. Nur glaubt mir das niemand, außer dem Gefängnispfarrer, der sagt, bestimmt hat der Teufel aus ihnen gehandelt. Ja, so war es. Nicht der Herr Dahlke. Der ist gut. Bestimmt hat der Teufel aus mir gehandelt. Paul. Ja. Ja, so war es, Fritz. Nicht? Der Dahlke. Der ist gut. Ich bin gut. Dieser Kriminalbericht fordert mich bis auf das Äußerste. Wie ist Angersteins Schuld zu erklären, wenn er selbst gar nicht in der Lage war, diese einzusehen? Ich beginne diesen getriebenen Mann auf schreckliche Weise zu verstehen. Gott stehe mir bei. Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle, 14. November 1925. Noch 3 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Angerstein von Dr. Med Julie Bender. Dass Sie jetzt ganz und gar unbeteiligte Zeitgenossen mit Ihren Anweisungen belästigen, Herr Angerstein. Was fällt Ihnen ein? Meine Schwester Martha Stoll, ebenfalls Dienstmädchen, klagt über innere Stimmen. Die sagen, sie solle sich dem Kaiser Wilhelm zur Verfügung stellen für jegliche Dienste. Wie schamlos von Ihnen, Herr Angerstein. Ohne dass ich mich selbst mit Jagd beschäftigt habe, ist mir der Bericht zugegangen, dass Jäger zur Zeit der Hirschbrunst den Forst in dem Hirscherhausen meiden müssen, weil sie sonst in die Gefahr kommen, von einem anstürmenden, brünstigen Hirsch mit dem Geweih ergriffen und so lange hin und her geschleudert zu werden, bis sie tot sind. Wäre es nicht möglich, dass sich bei Angerstein, der mit 22 Jahren geheiratet hat, bevor er eine volle sexuelle Reife erlangt hatte, an der Seite seiner schwachen, leidenden Frau sexuelle Kräfte gestaut haben, die nach jahrelanger Zurückhaltung plötzlich zu dieser der Hirschbrunst ähnelnden Entladung geführt haben, bei der seine eigene Frau als erstes Opfer fiel, weil sie jahrelang infolge ihrer Körperschwäche und ihrer pietistischen Einstellung der Auswirkung einer der sexuellen Reife Angersteins entsprechenden Betätigung entgegenstand. Nein, ich brauche das doch nicht. Das, was meinen Schwager mit der Syphilis angesteckt hat und das, was mich der Herr Dahlke mit den Leichen tun lassen wollte. Auch mit der Ella wollte ich gar nicht ins Bett gehen. Was wisst ihr denn schon von einem Leben, das dem Fleische entsagt hat, weil es nicht gottgefällig ist? Nicht wahr, meine liebe Frau? Der wohlsituierte Direktor der Kalkwerke von der Zypen und Massenmörder, der nach seiner Festnahme angab, weder er noch die anderen würden ihn wirklich kennen, hatte mit dieser so oft missverstandenen Äußerung vermutlich recht. Er deutete auf ein schillerndes Innenleben hin, das man ihm, dem Eigenbrötler, nicht zubilligte. Mitnichten war er bloß krankhaft durchtrieben und scheu. Nicht im Gespräch mit sich selbst, wie wir vermuten können, denn dort blühten die krassesten Fantasien. Er wurde erst eine blutrünstige Bestie, weil man ihn weder am Leib noch an der Seele gesund werden ließ. Nur deshalb sind Angersteins Taten die unsrigen, weil wir alle in diese düstere Falle tappen können. Aber er wird wohl immer einer jener schrecklichen Mörder bleiben, über den sich die Kinder noch in Jahrzehnten ihren gruseligen Reim erzählen werden. Angersteins Taten, wenn er kommt, sei auf der Wacht. Sieben hat er schon erlegt. Tod ist, wer sich jetzt befindet. Fritz, warte noch ein bisschen in deinem Versteck. Lass die Leichen schön brennen. In 5 Minuten schreist du nach Hilfe. Hier spricht Dahlke von der preußischen geheimpolitischen Polizei. Zentralgefängnis Freien Dietz, Angersteins Zelle. 15. November 1925. Noch 2 Tage bis zu seiner Hinrichtung. Fritz Angerstein von Ludwig Rudolf, Mitarbeiter der Astrologischen Rundschau. Paul Denkmäler werden nach mir benannt sein. Straßen, Plätze, morgen fällst du alle Bäume um dein Haus herum, damit der Kaiser Wilhelm in Berlin ein freies Schussfeld hat. Man findet in der Angersteinschen Figur den Aufgang im letzten Dekanat wieder. Der Kaiser Wilhelm wird Widersacher haben, aber er setzt auf dich. Und er wird dir und deiner lieben Frau eine Villa bauen. Du wirst nicht umsonst deine Dienste wünschen. Mars befindet sich wie bei Hamann im 12. Felde. Es ist also ein äußerst schlechter Mars in der Angersteinschen Figur. Außerdem ein Mars im Aufgange, wenn er auch den Aufgang schon etwas weiter überschritten hat als im Falle Hagen. Für 9 Morde an Ungerechten steht im Buch Mose geschrieben, erhält jeder eine reiche Belohnung. Paul, du hast dir diese Belohnung bald verdient. Der Mond erhält von der Sonne eine scharfe Quadratur, also eine üble Eckkonstellation, zumal dadurch, dass der Spiegel Mars und der Punkt für Tod mit dem Platz des Mondes zusammenfallen. Nur ein Toter fehlt uns noch, 18 dazu. Aber er wird sich finden. Hilfe! Das Haus brennt! Räuber! Einbrecher! Mörder! Hilfe! Wir haben es hier mit einer sehr kräftigen, üblen Stellung zu tun. Bis auf den Tag hat mich der rätselhafte Geist Angersteins also nicht verlassen. Sondern er ist im Gegenteil in die hintersten Winkel meines Seelenlebens vorgedrungen und hat sich ihrer gewissermaßen bemächtigt. Dem Gerichtsreporter und Literaten bleibt keine andere Wahl, um das Objekt seines Interesses zu verstehen und ein scharfes psychologisches Profil desselben zu zeichnen. Doch nun bin ich mir selbst so fremd wie Angerstein, der auch im Tod noch einsilbig blieb. Kein Widerstand, kein Abschiedsschmerz, keine Euphorie, den Rest Leben, den er noch hatte. Dieser 17. November 1925 war kein einschneidender Tag für ihn, sondern nur für das Landgericht Limburg, das seitdem nie wieder eine Todesstrafe vollstreckt hat. Der Fall konnte zu den Akten gelegt werden und die kriminalpolizeiliche Sammlung in Frankfurt am Main konnte die Asservaten zu diesem Fall mit der vielsagenden Notiz versehen. Ein vorzügliches Material zu Lehr- und Unterrichtszwecken. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Aus Angersteins Schicksal kann man gar nichts lernen als die nackte Verzweiflung über sich selbst. Nie waren mir als Gerichtsreporter unnötigere 8 Morde untergekommen und nie beklemmendere. Ich sah eine grauenhafte Möglichkeit meiner selbst in ihnen. Zentralgefängnis Freien Diez, Angersteins Zelle. 16. November 1925. Noch ein Tag bis zu seiner Hinrichtung. Angewandte Kriminalpsychologie. Massenmörder, der Fall Angerstein. Gutachten von Dr. Erich Wulfen. Der Herr Dahlke ist sehr wichtig, oder, mein lieber Fritz? Ich werde aber nur mit ihm ins Bett gehen, wenn du dabei bist, Fritz. Mancher sei in Gedanken ein Verbrecher, so Universitätsprofessor Dr. Herberts in seinem Gutachten. Solange seine verbrecherischen Vorstellungen ihre Orgien aber nur im Geiste feiern und keine willensbestimmende Kraft gewinnen, bleibe alles ohne Folgen. Erst nachdem unter der Einwirkung eines gewaltsamen Durchbruchs gestörter Triebenergien der Gedanke die handlungsauslösende Dynamik gewonnen habe, sei die grausige Tat erfolgt. Herr, ich flehe dich nun an, um deine Gnade. Möge dieser Herr Dahlke endlich von mir weichen. Jetzt, da nur noch das Richtbeil auf mich wartet, bedauere ich mein schändliches Handeln zutiefst. Aber Herr, ist nicht jeder von uns in Gedanken ein Verbrecher? Die ganze Tat sei sinnlos und unplanmäßig. Angerstein habe seine Opfer in einem Anfall von Wahnsinn von vorne angegriffen und sie mit einer viehischen Rohheit erschlagen. Er schlafe gut, wo er früher nicht schlafen konnte. Und habe jetzt immer das Bild seiner getöteten Frau bei... Ich verzeihe dir, Fritz. Gott verzeiht dir. Dieser Herr Dahlke wird jetzt andere plagen, nicht mehr dich. Das gelobe ich dir. Andere werden jetzt schlachten und metzeln. Besser genährt siehst du auch aus vor deinem Tode. Und deine Augen strahlen wieder wie die Unschuld selbst. Das hast du hinter dir. Dass er sich heute gesünder und wohler fühle als vor der Tat, dafür habe er keine andere Erklärung, als dass die furchtbare Spannung, die damals in ihm geherrscht habe, von ihm gewichen sei. Wie lange ist nun aber der Weg vom normalen Leben hin zu so einer bestialischen Tat? Das kann folglich nur jeder Einzelne von uns wissen. Irgendwo auf dem abgründigen Weg zu seiner Tat überschritt Angerstein jedoch auch eine Grenze von Mensch und Tier. Wir alle tun dies nicht überschreiten sollten, um nicht in die Hände des Bösen zu fallen. Wie immer es auch heißen mag. Ende. Nein, Dahlke. Es reicht. Ende. Ende. Ende. Zentralgefängnis Freien Diez. Angersteins Zelle. 17. November 1925. Der Tag seiner Hinrichtung. Landgericht Limburg, den 13. Januar 1925. Vernehmung des Beschuldigten Fritz Angerstein. Gegenwärtig Landgerichtsrat Kuhlenkamp als Untersuchungsrichter. Kanzleiangestellter Geis als Gerichtsschreiber. Ich fordere Sie nun auf, Herr Angerstein, die Taten im Einzelnen zu schildern, und zwar ab Sonntagabend. Herr Landgerichtsrat, ich habe in der Nacht vom Sonntag, den 30.11. zum Montag, den 1.12. zum ersten Male den Entschluss gefasst, meine Frau zu töten. Ich fasste den Vorsatz, weil ich ihr Leiden nicht länger mit ansehen konnte und auch selbst wegen meiner Tuberkulose nicht länger leben wollte. Ich ging ins Herrenzimmer und holte aus dem Schreibtisch den Walzrevolver. Damit ging ich ins Schlafzimmer zu meiner Frau, die im Bette lag. Ich hielt ihn ihr an die Stirn und drückte ab. Er ging aber nicht los. Meine Frau rang nun mit mir und entriss ihn mir und nahm ihn unter sich ins Bett. Ich ging nun wieder ins Herrenzimmer und ich holte den Hirschfänger, ging ans Bett meiner Frau und erstach sie. Ich habe mehrmals auf sie gestochen, wie oft, weiß ich nicht. Ich habe erst auf sie eingestochen, als sie, die zunächst wie leblos im Bette gelegen hatte, plötzlich die Augen aufschlug. Sein eigenes Weib. Oh, oh. Vater, Vater, vergib ihm. Herr, Herr, vergib ihm. Fritz, vergib mir. Sie starb gleich. Ich holte nun den Revolver aus ihrem Bett unter ihr hervor, hielt ihn mir an die Stirn und drückte ab, um mich zu erschießen. Er ging wieder nicht los. Als dies misslungen war, bin ich in den Keller gelaufen und suchte dort etwas, womit ich mich umbringen konnte. Ich hatte gerade das Beil in der Hand. Da hörte ich die Schwiegermutter oben schreien und stürzte hoch. Als sie sich im Schlafzimmer gerade nach mir umdrehte, da fasste ich das Beil mit beiden Händen und schlug es ihr auf den Kopf. Ich habe dies alles getan, weil mir vor Augen stand, was sie meiner Frau getan hatte. Als nächstes war das Dienstmädchen Minna Stoll an der Reihe, ziemlich auf dieselbe Weise. Und nun kam meine Schwägerin Ella ins Haus und ging nach oben. Ich hörte sie hinaufgehen. Minna? Dann hörte ich sie oben nach der Minna rufen. Wo bleibst du? Komm hoch! Oder bist du schon hier? Hilf mir beim Ankleiden. Ich ging herauf mit dem Beil in der Hand. Sie war gerade in das Badezimmer gegangen, um nach der Minna zu sehen, drehte sich, als ich durch die Tür hereinkam, nach mir um und sagte: Du bist es. Hm? So früh am Morgen. Wo ist die Minna? Ich antwortete nicht, sondern schlug ihr sofort von vorne mit dem Beil auf den Kopf. Sie stürzte gleich hin, ich habe aber noch mehrmals auf sie eingeschlagen. Ich sah dabei auch vor mir, wie sie schlecht zu meiner Frau gewesen war. Ich habe den Kriminalbericht, der Fall Angerstein, an meinem 50. Geburtstag vor 11 Tagen begonnen und ihn heute am 22. Mai 1928 gegen 10 Uhr morgens beendet. Inzwischen ahne ich, warum mir der Kollege Hermann Ungar diesen Auftrag vermacht hat. Nicht wegen der Unwägbarkeit von Angersteins Taten, von denen man sehr wohl berichten kann, sondern wegen der Unwägbarkeit von Angersteins Charakter. Deshalb zog er das Buch zurück, weil dieser Mörder nicht in der Lage war, sich selbst als einen solchen zu sehen. Ich hielt mich immer an dem Gutachten von Professor Herberts fest, der im Prozess gemutmaßt hatte, in der entbehrungsreichen Ehe mit seiner kranken Frau habe Angerstein die eigenen Triebbedürfnisse vernachlässigt, die ihn eines Tages jäh und brutal übermannt hätten. Heute vermute ich diese Hauptthese des Schülers von Sigmund Freud, die vor Gericht stets nur belächelt wurde, geht noch nicht weit genug. Ein Psychiater von der Charité in Berlin brachte mich gestern auf ganz neue Begriffe, die Störungen der menschlichen Seele betreffend. Er sprach von der Schizophrenie, einer schrecklichen Abspaltung von Persönlichkeiten, in uns selbst zu scheinbar wirklichen Personen und auch von einer ominösen Grenzlandstörung, bei der man gänzlich unfähig ist, überhaupt Kontakt mit anderen herzustellen. Natürlich sei auch eine Potenzierung beider Störungen möglich, meinte er. In welche furchtbaren Abgründe blicke ich da? Diese Zeilen sind für dich, Josi, meine liebe Frau. Ich habe das Manuskript soeben zerrissen. Doch es ist zu spät. Aber Stein taucht stündlich an meinem Schreibtisch auf. Das tut er seit geraumer Zeit. Er spricht ganz vertraut zu mir mit seiner eigenartigen Stimme. In einem nicht enden wollenden Fluss aus Worten, die auf mich einpeitschen wie tausend schmerzende Ketten. Ich werde wahnsinnig. Fritz des Reichs reicht. Geh jetzt raus. Geh zu deiner Villa nach Heiger. Sieh nach deinen Ameisen. Und nimm Dake mit. Verlass beide dieses Zimmer. Hört ihr nicht sofort? Hört ihr mich nicht? Es ist nicht recht, dass der feine Herr dich so ausschimpft. Du hast ihm nichts getan. Nimm doch noch einmal dein Bein und spalte diesen Plagegeist in zwei Stücke. Dann habe ich endlich Ruhe. Meine liebe Frau, du musst dich jetzt entscheiden. Für oder gegen mich. Wir wissen genau über dich Bescheid. Wir von der preußischen geheimen politischen Polizei. Du verrätst bloß niemandem meinen Namen. Dahlke heiße ich jetzt. Wir bereiten die Rückkehr von Kaiser Wilhelm nach Deutschland vor. Du musst mit mir alle Bäume im Umkreis von einem Kilometer fällen. Denn wir müssen die Feinde immer sehen, wenn sie den Kaiser Wilhelm holen wollen. Die Telefonleitung durchtrennen müssen wir. Unsere Wangen mit Dreck schwärzen. Komm jetzt rasch nach Hause, meine liebe Frau. Ich bin wieder da. Paul, schreibst du schon? Was hältst du von einem Ausflug zum Wannsee heute? Es ist herrliches Wetter, ganz warm. Nicht näher kommen. Du flüsterst mir nichts mehr ins Ohr. Bleib weg. Das war ich nicht. Ich bin nicht wie du. Wie er, ich töte sie nicht. Bestie Angerstein. Hörspiel von Jan Decker. Es sprachen Fritz Angerstein, Jens Harzer, Paul Schlesinger, Peter Kurt, Ella Barth, Anna Gesa Raja Lappe, Käthe Angerstein, Marina Galitsch, Kind Jule Madita Schindler. In weiteren Rollen Heidi X, Holger Kunkel und Wolfgang Prekler. Ton und Technik Daniel Sänger und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Iris Drögekamp. Produktion Südwestrundfunk 2019. Dramaturgie Uta Maria Heim.